Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. 5. Teil. O Himmel, reiße auf, zeige deine rosigen Schimmer. Über den entomologischen Scharfblick. Ich komme nicht drüber weg. Dieser Heiratsantrag. Vor allen Leuten sozusagen. Wenn, sagen wir mal angenommen, mir so etwas passiert wäre. Er wäre in die Luft gegangen wie eine Kanonenkugel. Es ist also, um im Bild zu bleiben, es ist, als würde er mit all seinem Werkzeug eine Schnecke oder einen Frosch zerschneiden. Unter den Augen aller. Wo er sich immer begreifen will als Naturforscher mit weit gespannten Ideen, als Philosoph, der die Einzelheiten in die großen Zusammenhänge stellt. Er, der Dichter mit der magischen Sprache, die er über die nackte Wahrheit wirft. Und so einer macht einen Heiratsantrag so einfach nebenbei und schamlos und dann auch noch dieser wirklich einfachsten Person. Vater, wohin gehst du? Hör doch, Jerome. Die Schwalben flitzen übers Haus. Und der Kuckuck. Da. Hörst du? Mir ist so langweilig, Onkel Henri. Aber wie kann einem gescheiten Menschen wie du einer bist langweilig werden auf Erden? Die Skorpione in deinem Glas haben sich unter die Steine verkrochen. Na, da wollen wir doch mal sehen, was die da machen, damit dir die Langeweile vergeht. Die hohen Herrschaften verhandeln bestimmt, ehe sie irgendeinen Krieg anfangen. So, Vorsicht, Vorsicht! Was ist das? Da ist nur einer da. Mir scheint, dass der Krieg schon zu Ende ist. Der eine hat den anderen aufgefressen. Aber sind sie grausam gegeneinander. Das ist die frühlingshafte Kopflosigkeit zwischen Nachbarn, die ihr Ende erleben müssen, weil sie nicht der Stärkere sind. Natürlich. Die Weiber verzehren immer die Männer bei den Skorpionen. Das Männchen war so hübsch, so klein und zart und schlank. Die Düsteren, die Bauchigen überleben das meiste. An die traut man sich nicht ran als Weib, nehme ich an. Ich hatte mich so gefreut auf unseren Skorpion-Zirkus, auf unser kleines Theater. Ich hab noch mehr davon. Pass auf, wir gehen in den Garten. Dort liegen sie unter der alten Regentonne. Die werden wir dem Weibchen zum Fraß hinwerfen. Dieser Kannibalismus unter der Jugend. Jerome, was soll aus dir noch werden? Onkel Henri, ein Frosch ohne Beine. Ich will ihm nachwachsen, wenn er es überlebt. Na, wir könnten ihn auf eine Astgabel stecken, um Krebse zu fangen. Grausam, diese Jugend. Aber ich bin nicht besser, mein Junge. Ich habe es auch schon so gemacht. Und Krebse schmecken einfach. Und Frösche sind nun mal für Krebse eine Delikatesse. So ist das Leben. So ist die Natur. Sieh noch, eine Narzisse. Ja, man kann sie ausschlürfen. Was? Das ist selbst mir neu. Wie macht man das? Na so. Hier, mit der Zungenspitze am Grunde des Blütenkelchs den Honig saugen. Aber man darf nicht zu viel davon schlürfen, sonst bekommt man Kopfschmerzen. Meine Güte, was bist du für Naturforscher? Also unter der alten Regentonne sind Sie nicht, Onkel Henri. Dann lass uns zum Bretterhaufen gehen. Da hinten in der Ecke. Ach, mir wird schon wieder langweilig. Gebrauche deine Fantasie, mein Junge. Aber wie, Onkel Henri? Schau über den Zaun. Schau bis ans Ende der Welt. Na, die Hügel am Horizont. Ist dort das Ende der Welt? Dort hinten verschwindet die Eisenbahn, wenn sie über unsere Brücke gefahren ist. Dort hinten entspringt unser kleiner Bach, der durch den Garten plätschert. Dort hinten berühren die Eichen den Himmel. Und was ist hinter dem Ende der Welt? Gebrauche deine schöne Fantasie, mein Junge. Es ist das geheimnisvolle Unbekannte. Es wartet auf dich. Und auf dich? Auf mich hat es gewartet, vor vielen Jahren, als ich durchs Fenster meiner alten Schule schaute. Ich war schon auf dem Mont Ventoux. Aber der ist nichts gegen die Geheimnisse hinter den Hügeln. Pass auf! Tritt nicht auf diesen herrlichen Blattkäfer. An Markttagen kamen die Schafe und Rinderherden von hinter den Hügeln. Na, das ist ja nichts Besonderes. Für uns damals schon. Der Wein kam in Schläuchen aus Ziegenleder und die getrockneten Birnen in Krügen. Und die Weintrauben, die kamen in geflochtenen Körben. Und Karussells? Kamen sie auch von dort? Und Drehscheiben mit Nägeln. Damit konnte man Millionär werden, mein Junge. Millionär, mein Gott. Ist das wirklich wahr? Für einen Sou, ja, ich sag dir. Je nachdem, wo die Nadel in dem runden Nagelkreis stehen blieb. Und? Wo blieb sie stehen? Bei dir? Ein rosa Pudel aus Gerstenzucker habe ich gewonnen. Und einmal ein rundes Fläschchen mit Anis. Aber meistens gar nichts. Ach, und die Mädchen. Kamen die auch von hinter den Hügeln? Na, Dummkopf. Die hatten wir auch im Dorf. Die schauten stundenlang auf die Kattunballen mit dem roten Blumenmuster. Und die kamen alle aus dem fernen Osten. Und die Holzschuhe kamen aus dem Norden. Welche wunderschönen Neuheiten kamen aus der Gegend von hinter den Hügeln. Aber das ging einen langen Tag, dann war es am Abend vorbei. Für ein weiteres Jahr. Ich erinnere mich auch an so einen Tag, ganz genau. Da kamen die Werber für die Grande Armee. Und die haben uns was versprochen, die haben uns alle versprochen. Was haben sie versprochen, Favier? Uns in die Welt hinauszufahren, hinter eure Hügel, da wo es Kriege gibt. Aller Orten, wir fuhren nach Afrika, da war Krieg, wir fuhren nach Arabien, da war auch Krieg. Und wir fuhren auf die Krim, da war der schlimmste aller Kriege. Bist du verwundet worden, Favier? Jetzt fängt er gleich an aufzuschneiden. Was dachtest du denn? Gleich viermal, einmal am Bein. Da habe ich heute noch einen Granatsplitter unter der Haut. Willst du mal sehen, Jerome? Du sollst deine Schnecken sammeln, Favier, und nicht den Märchenerzähler machen. Zeig mir die Stelle, Favier. Halt mal die Schnecken, Jerome, hier. Hier, kannst du sehen? Hier, kannst du es fühlen? Da sitzt da der russische Granatbombensplitter. Ach. Ja, wirklich, Onkel Henri, fühl mal, das stimmt. Ach, was? Das ist eine Verhärtung des Muskelgewebes. Er spekuliert immer wieder vergebens auf eine Rente damit. Stimmt's, Fabi? Es ist eine Verwundung gewesen. Ich höre sie noch heute. Die Explosion, bumm. Ja. Ja, ich habe die Bombengranate gesehen, wie sie auf mich zuflog, direkt von den russischen Stellungen her. Unser alter Favier. Mir scheint, die Russen hatten es vor allem auf ihn abgesehen. Genau, die haben mich gesehen. Sie haben auf mich geschossen, weil ich als einziger den Mut hatte, meinen Kopf aus dem Graben zu stecken. Dafür habe ich auch einen Orden bekommen. Komm, wirf endlich deine Schnecken über den Zaun. Ja, ja, keiner glaubt mir. Ich glaube dir, Favier. Ich habe ihn schließlich gefühlt. Fühl lieber mal unter die Bretter. Sind das Skorpione? Ja, eine ganze Armee. Aber sie schlafen. Lass sie uns einsammeln, Jerome. Wir wollen uns eine Vorstellung im Glaspalast ansehen. Heute Abend. So, es ist Nacht. Es kann beginnen. Ja, aber ohne Licht kann ich nichts sehen. Warte, warte, Geduld. Es sind 25 mit dem deutschen Kaiser. Türken, Dänen, Amerikaner, Spanier, Inder, Kaffern, Araber, Italiener, Bosniaken, Russen zuhauf. Da ist einfach alles zu erwarten, mein Junge, wenn ich Licht anmache. Monsieur Fabre, Favier und ich, dürfen wir auch zugucken? Ach, das ja. Noch. Vorsicht, werft nichts um. Ja, aber dann machen Sie doch Licht. Und der Hund ist auch mitgekommen, Monsieur Fabre. Er soll Platz nehmen. Ruhe. Licht wird gemacht, wenn ich es sage. Meine Damen und Herren, gleich beginnt die Vorstellung. Wir wollen Blut sehen. Oh Gott, bloß nicht. Mama, sei nicht so empfindlich. So ein Naturforscher muss einiges aushalten. Licht, es werde Licht, hoffentlich bald. Ja, doch. Schwefelhölzer. Sind Sie wieder? Bitte nehmen Sie mein Feuerzeug, Herr Wissenschaftler. Der Hund schläft schon und die Vorstellung hat noch nicht mal richtig angefangen. Skorpione interessieren ihn nicht, gleich. Sei friedlich. Ein Rinderknochen, ja, das wäre ein Schauspiel. Hier ist die Lampe. Eine Versammlung hat sich gebildet. Sie verhandeln. Sie tasten einander ab. Oh, gut, dass die alle in dem Glaskasten sitzen. Da sind auch welche, die verhandeln nicht. Die laufen herum, als bereite ihnen das Licht ein Vergnügen. Sie suchen Zerstreuung, Spelunken, Jahrmärkte oder bestimmte Häuser. Halte dich mit deiner Soldatenfantasie ein wenig zurück, ja, Favier? Wir haben ein Kind in der Mitte. Und Damen, meine Herren, wenn ich bitten darf. Da! Einige tauchen aus dem Dunkel der Steinhöhlen auf. Würdevoll, würdevoll. Das sind die Franzosen. Ja, aber es beachtet sie mal wieder keiner. Wäre da noch ein Napoleon, die anderen würden Reis ausnehmen. Hier, die Fliehenden, das sind die... Das sind die Spanier, die haben keinen Mumm in den Knochen, die verlieren noch jeden Krieg. Und da, das ist ein Deutscher, er hat den größten Schwanz und schwenkt ihn hin und her. Ja, die Türken spielen mit den Arabern. Oh, so, hört doch genau hin, es ist Musik unter ihnen. Das ist Tom, der Hund. Ja, und sie blinken wie Diamanten. Diamantenaugen. Das sind die reichen Amerikaner. Red kein Blödsinn, Favier. Der Junge hat recht. Es sind keine Augen, es sind glatt polierte Facetten. Meine gelehrte Tochter. Krawall, hier, Rauferei, jetzt beginnt die Schlacht. Da, die Schlacht beginnt. Ach, Favier, es ist ein fröhliches Spiel. Jetzt gehen sie auseinander. Sind außer Atem. Ja, aber einige versammeln sich, die Russen und die Deutschen. Sie wollen sich verbünden gegen uns, die Franzosen. Da rückt doch mal die Laterne zurecht. Woran erkennt man denn die Männer? Na, woran denn wohl, Marie? Da an den großen Schwänzen. Ja, stimmt, der Junge hat den entomologischen Scharfblick. Da kriecht einer über den Rücken eines anderen. Er kriecht über ein Weibchen. Ah. Jerome, schau gefälligst weg. Es hat sich wieder mal eine unernste Gesellschaft vor dem Glastheater versammelt. Er hat es eilig, deshalb kriecht er über den Rücken eines anderen. Er gibt ihm einen Rippenstoß. Eine Ohrfeige? Oh, jetzt wird es spannend. Komisch, sie haben alle Schwänze, auch die Weibchen. Marie, bitte, also jetzt ist es genug. Das nächste Mal werden die Frauen ausgeschlossen. Der Krieg beginnt. Nein, nochmals nein. Das sind sogenannte Verlobungserklärungen, ja. Davon haben wir jetzt, glaube ich, genug. Das sind Schäkereien, ganz originelle Schäkereien. Wenn die Menschheit doch auch so fantasiereich wäre. Seht mal. Sie reiben sich aneinander. Sie gleiten einer über den anderen, verhaken die Gliedmaßen, richten die hinteren Körperteile derart auf, dass man sogar die 8 weißen Atemtäschchen sehen kann. Atemtäschchen? Sie bilden eine Pyramide und fallen anschließend übereinander her. Krieg ist das. Bäumchen sind das, kleine Bäumchen. Mama hat recht. Um sich seiner Flamme zu erklären, macht der Skorpion Bäumchen. Das ist wie bei den Menschen. Man weiß nie, was dabei herauskommt, wenn sie zu einem Haufen beisammen sind. Schluss jetzt. Wir löschen das Licht und überlassen sie ihren Verlobungen. Morgen sehen wir weiter. Morgen ist nur einer von ihnen übrig. Ihr werdet es sehen. Ach, der Russe und die dänische Dame, die passen so gut zueinander, bestimmt. Wie Onkel Fabre und Mama. Schluss jetzt, Licht aus. Er schläft. Bisher war ich die Einzige, die das hören durfte. Sich hineinschleichen durfte, um ein wenig Ordnung zu schaffen. Zwischen all den Gläsern mit Leichenteilen und Aquarellen. Jetzt malt der Pilze in allen Farben. Hübsch sieht das aus. Was es für einen wissenschaftlichen Wert hat, steht in den Sternen. Ein Mann, der 60 Jahre lebt, verbraucht etwa 4000 Kilogramm Kohlenstoff. Eine Frau auch? Was schreibt er da? Und die große Menschenfamilie frisst über 16 Millionen Kilogramm stündlich. 400 Millionen am Tag und 1,4 Milliarden im Jahr. Mit was er sich da wieder beschäftigt. Wie viele Kohlenberge hat die Menschheit, seit es sie gibt, in die Atmosphäre geatmet? Vater? Was ist? Die kommen alle. Ich war der Erste, der sich für die Atmungsorgane der Insekten interessierte. Malpighi, der Begründer der mikroskopischen Anatomie. Neben mir steht Swammerdam, der Entdecker der roten Blutkörperchen. Er hat eine ganze Reihe von Insekten systematisch beschrieben. Ah, da ist Hubert mit seinem Sohn. Mein Freund, es lebe die Entomologie. Buffon! Eine 44-bändige Naturgeschichte hat er geschrieben. Trotzdem, eine Fliege hat im Kopf eines Naturforschers nicht mehr Platz einzunehmen, als sie in der Natur einnimmt. Réaumur. 6 Bände Memoranden, um dem Studium der Insekten zu dienen. Die Bienen und ihr Staat, Fabre, das ist auch eine Aufregung wert. Und mein fleißiger Sammler Dufour. Der Leiber sich irrte mit seiner Knotenwespe und den angeblich toten Käfern im Nest. Was? Käfer im Nest der Knotenwespe sind tot. Sie verwesen nur deshalb nicht, weil die Wespe ihr Gift konservierend in sie hineinspritzt. Sie sind nicht tot. Ich habe sie mit Benzin erregt und sie entleerten ihren Darm. Mit voltaischem Strom habe ich noch nach 10 Tagen ihre Muskeln bewegt. Sie sind nur gelähmt. Absurd. Sie wichtig tue. Meine Herren. Malpighi und ich haben alles aufgeschnitten, was uns unter die Hand kam. Bitte, Fabre, was heißt hier gelähmt? Die Wespe sticht hinein. Ja, das stimmt, aber nur an einer bestimmten Stelle, nämlich der entscheidenden, die das Nervenzentrum der Beine und Flügel erregt. Dazu muss man ein guter und sorgfältiger Beobachter sein und kein Aufschneider. Eine Fliege, eine Wespe, ein Käfer, das ist die Welt. Sammeln und klassifizieren, immer wieder. Ihr habt alle zusammen den inneren und äußeren Aufbau der Artenfülle beschrieben, Ordnungen und Familien und Unterarten bezeichnet. Das ist der Stand der Entomologie. Hübsche Käfer in mit Kork verzierte Schachteln zu schichten. Ich sage euch, die Beobachtung am lebendigen Tier mit Lupe, Bleistift und Papier, das ist das wahre Neuland. Dazu gehört allerdings der entomologische Scharfblick. Dieser Farbe hört ihn euch an. Onkel Henri! Onkel Henri, wach auf! Junge, jetzt lass ihn in Ruhe. Deine Mutter reicht schon. Was? Was ist? Onkel Henri! Was ist, wo bin ich? Das Verlobungspaar, der Russe und die dänische Dame. Sie sind weg, aus dem Glaspalast geflüchtet. Ach, Junge, ich bin doch noch im Traum. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. 6. Teil. O Taube, du hast den Kuss erfunden. Die Geburt der Skorpione. Ach, diese Mittagsschlafträume. Geboren aus vielem Essen. Skorpione liefen über meine Schlafdecke. Sie überquerten mein Gesicht und dann verwandelten sie sich in Réaumur und Dufour und alle anderen Berühmtheiten der Entomologie. Sie stritten mit mir. Aber Dufour entschuldigte sich. Onkel Henri, der Glaspalast im Garten. Sie sind alle weg. Was? Dann lass uns schnell nachsehen. Ah, Regen, du Herbeigesehnter. Oh, wie alles duftet. Jerome, mach die Nasenlöcher auf. Was riechst du? Moder und Eselsdung. Es riecht nach Abenteuer, Junge. Wo seid ihr, meine kleinen Skorpione? Ja, wir bringen euch wieder unter die Eisenbahnbrücke. Und zeigt euch schon. Kalt und nass ist es ihnen geworden. Wir werden euch schon finden. Den Palast zu verlassen ist unmöglich, Jerome. Ah, sieh nur, Onkel Henri, unter den Dachziegeln. Willst du sie wohl in Ruhe lassen? Siehst du nicht, wie sie einander anbeten? Gesicht an Gesicht und Händchen haltend. Fass an. Vorsicht! Mach die Augen auf, du fällst gleich. Oh, langsam ins Haus mit dem Palast. Ja, rückwärts kann ich leider nicht sehen. Naja, ein Klugscheißer, wirklich. Mach die Tür mit dem Ellbogen auf. Wo ist eigentlich Favier? Er schläft einen Rausch aus. Stör unsere Hochzeit dann nicht. Onkel Henri, denn Hintern, jetzt hast du das Glas mit den Regenwürmern umgeworfen. Ja, lass die Würmer sein. Skorpione sind wichtiger. So, sachte hinstellen. Jetzt haben wir unser Theater wieder im Haus. Was macht unser Brautpaar? Nichts. Langweilig sind sie. Sie bewegen sich nicht. Sie sind erstmal sehr nachdenklich. Sie brauchen mindestens 2 Tage, um sich zu entschließen. Entschließen zu was? Zum Heiraten etwa? Naja, ihre Obliegenheiten zu erfüllen. Was fragst du? Sieh, das Männchen ist ein kleiner Wicht. Die Dame ist sehr gewichtig. Jetzt holt er seinen Schwanz zur Trompete auf. Führt die Genossin im Glaskasten umher. Also wir hätten die Leichen der anderen wirklich herausnehmen sollen. Vor der Hochzeit die Gäste auffressen. Spart Ausgaben. Jetzt berühren sich ihre Stirn. Sie neigen sich nach links und nach rechts, als hätten sie sich etwas zuzuflüstern. Und die kleinen Füßchen, wie sie beben in flatternden Liebkosungen. Ein Hochzeitsgedicht wird da geflüstert, Jerome. Eines, das wir beide nicht in Worte fassen können. Einer von den Toten ist auferstanden. Er schaut zu den beiden hinüber. Er ist diskret, mein Junge. Er weicht ihnen aus. Schaut zur Seite. Er weiß, was dem Männchen dort blühen wird. Er will nichts damit zu tun haben. Und was blüht dem Männchen? Es wird gefressen werden. Seine Reste wird die dicke Dame in eine Ecke legen. Zufrieden, satt und erfüllt. Könnten wir sie nicht vorher mit ein paar Heuschrecken satt machen oder mit Nachtfaltern? Sie wird sich nicht davon abbringen lassen, das Männchen aufzufressen. Es ist ein geheimnisvolles Ritual. Na, soll sie doch den Überlebenden auffressen. Aber der hat sie nicht auserkoren. Sie frisst den, den sie geliebt hat. Oh, wie sie sich... Man wagt es kaum zu sagen. Wie sie sich küssen und streicheln und umarmen. Sie haben doch kein Gesicht wie wir, keinen Kopf, keine Wangen und Lippen. Noch nicht einmal ein richtiges Maul. Wo du ein Gesicht suchst, formen grässliche Unterkiefer eine Wand. Aber die Füße, welcher Gegensatz, zart und beweglich. Tastend suchen sie die grässliche Maske, das in ihren Augen auserlesene Gesicht. Die Taube, wird gesagt, habe den Kuss erfunden. Ich kenne ihren Vorläufer. Es ist der Skorpion. Ja, es muss so was Ähnliches sein, wie Mama immer sagt. Wo die Liebe hinfällt. Ähnlich. Immerhin. Sieh mich nicht so an. Jetzt wirft er sie tatsächlich auf die Seite. Ja, und gabelt sie auf. Eine gewaltsame Verführung. So haben die Leute von Romulus die Sabinerin geraubt. Die Leute im Dorf reden über dich und Mama, Onkel Henri. Ah, ja. Heirat ist immer ein Skandal. Wie man es auch macht, mein Junge. Mach du, dass du in die Schule kommst. Ja. Damals in der Provinz, da war er ein kleiner Studienreferendar, ein Außenseiter, der irgendetwas über die Knotenwespe veröffentlicht hatte, einen Preis dafür bekam und von Darwin zitiert wurde. Wer wusste das schon? Seine Familie wurde größer. Ich bekam eine Schwester dazu. Er musste Nachhilfestunden geben. Seine Kollegen belächelten ihn. Er befasste sich mit Fliegen, Ungeziefer. Er trug keinen Zylinder. Er war ein kleiner Professor, irrte zwischen allen möglichen Forschungsgebieten herum. Hatte er frei, streifte er auf gewundenen Wegen übers Land. Manchmal lud er seine Schüler ein. Sein Geist, sein Schwung hielt alle in Atem. Er konnte sprudeln und lange still sein. Aber er kann in Rage geraten. Noch heute stößt er den Ofen mit dem Fuß um, wenn er am Ende seiner Geduld ist. Jetzt rede ich und rede nur über ihn. Und er kommt immer gut dabei weg, ob man will oder nicht. Doch in seinem Alter jetzt zum zweiten Mal zu heiraten, das ertrage ich nicht. Oh, die Enten, ich vergesse die Enten. Marie, was hast du da eben zwischen Tuch und Hemd verschwinden lassen? Wie denken Sie etwa? Ich denke nicht, ich passe nur auf. Es ist nur ein wenig Tabak für Onkel Henri. Kümmert euch um die Enten. Marie entfedert, Jérôme nimmt sie aus. Wird halt eingepökelt? Meine Mutter hat etwas für dich, Onkel Henri. Was hast du da eben in deinem Hemd verschwinden lassen? Einen getrockneten Kelch des Löwenmauls, eine Flügeldecke des Laufkäfers. Und was ist das, Jérôme? Bestimmt wieder etwas Unaussprechliches. Ein Wespenstachel. Ich habe ihn meinem Lehrer gezeigt. Er hatte noch nie einen gesehen. Ich hatte bereits zwei, allein in diesem rechten Daumen. Entfedern, Marie. Gib mir eine Ente, Marie. Aber Henri... Ich habe das bereits früh gelernt. Immer mit kurzem Ruck. Siehst du, dann gehen die Kiele mit und die Haut reißt nicht. Jérôme, als ich in deinem Alter war, bevorzugte man Griechisch und Lateinisch, wie heutzutage die Ingenieurswissenschaften. Meine Lehrer kannten die Wespen nur von ihren Stichen, wie deine Mutter. Ich, also, mir blieb die Mathematik. Da brauchte man eine Schultafel, ein Stück Kreide und ein paar Bücher. Jérôme, pass auf deine Finger auf, wenn du die Enten zerhackst. Mama, ich mache das seit 100 Jahren. Onkel Henri, in der Geometrie brauchen wir Zirkel, Lineal und Winkeldreieck. Das kriegst du bequem in der Jacke unter. Damit wirst du die Welt verändern, pass nur auf. Tausende von Eisenbahnbrücken wirst du bauen. Aber tu dir keine Gewalt an damit, wie ich damals. Ich klaute mir ein Algebra-Buch, für eine Nacht nur. Und dann lernte ich alles, was drin stand. Weißt du, was ich dabei auch gelernt habe? Teile deine Freizeit auf. Aber dabei bist du ein gelehrter Mann geworden, schreibst Bücher. Und er steht sogar in den Büchern anderer drin. Hack ihr den Hals ab. Ich meine natürlich nicht Aglaé. Kein Mensch hier in der Küche hätte das je vermutet, Vater. Wer weiß. Nun streitet nicht schon wieder. Gib mir deine Ente, Henri, das wird nichts. Mit seinen Insekten geht er zärtlicher um. Die sind auch mein Schicksal. Aber, mein Junge, auch der Cosinus hat etwas für sich. Ich verdanke ihm noch heute manch angenehme Stunden, wenn der Schlaf auf sich warten lässt zum Beispiel. Wenn ich am Fluss unter der Eisenbahnbrücke stehe, vergesse ich ihn regelmäßig. Solltest du eines Tages in diese Familie aufgenommen werden, dann ist es aus mit der Eisenbahnfantasterei. Wer weiß. Aber ich bin doch schon in dieser Familie. Hack er den Kopf ab, so. Die Zimmer stehen voller Leichenteile und gepresster Pflanzen. Du wirst mir eine wertvolle Hilfe sein, mein Junge. Nein, er wird Henris Schüler sein. Wer ist es bereits? Hat mir auf dem Mont Ventoux das Alpenvergissmeinnicht gezeigt. Leider hat er keine Ahnung vom Schlachten. Ja, weil wir in der Schule immer nur Kegelschnitte machen müssen. In ein paar Wochen wird Hochzeit sein. Vergiss nicht, Aglaé, er wird nicht vom Schlachter adoptiert. Marie, wir machen jetzt einen Spaziergang. Aglaé, du wirst die Enten einpökeln. Jérôme wird dir helfen dabei. Es war schrecklich. Nach dieser Heirat wurde nachts an unsere Fenster geklopft. Schimpfworte haben die Leute uns hinterhergerufen. Katzenmusiken gemacht. Damals, als meine Schwester Claire heiraten wollte, hat er ein Theater gemacht. Die Heirat einfach verboten. Sie ließ sich entführen, verbrachte die Nacht mit ihrem Bräutigam und kehrte am Morgen ins Haus mit ihm und zwei Zeugen zurück. Ich hatte diesen Mut nicht. Und jetzt muss ich erleben, wie mein alter Vater sich lächerlich macht mit dieser Dienstmagd und ihrem unehelichen Sohn. Sie soll schwanger sein, reden die Leute. Eine Geburt! Onkel, Vater, eine Geburt! Das klingt ja beinahe wie ein Schlachtruf. Eine Geburt! Wie ein Überfall. Hilfe! Eine Geburt! Hier unter dem Stein die Skorpione. Eine Geburt, mein Junge, ist nicht mehr lange hin. Deine Mutter ist schwanger. Hab ich's nicht gewusst. Das ist etwas Erhabenes. Bekomme ich einen Bruder? Ja, wenn du Glück hast, Jerome. Was sie für ein Gesicht dabei macht, als sei sie die Einzige, die dafür zuständig ist. Da kenne ich einige, die ganz andere Gesichter gemacht haben. Jedenfalls habe ich niemals einer beigewohnt, einer Geburt. Wenn auch, ein gewisses Zutun ist mir nicht ganz fremd gewesen. Favier, In deinem Alter macht man solche Witze aber nicht. Das Niveau in diesem Haus lässt zu wünschen übrig. Lass uns lieber unter den Steinen sehen. Jerome, sieh hier. Da liegt eine Skorpionin mit ihren Kleinen. Ja, das habe ich doch von Anfang an gesagt. Oh, welch köstliche Befriedigung, welch Glück, eine Geburt zu sehen. Jetzt geht das wieder los. Geburt, Geburt. Dieses Haus ist eine einzige Gebäranstalt. Hier, 7 Stück. Jetzt 9, 10, 11. Nie in meinem Leben habe ich das gesehen. Sie sind frisch wie der Morgentau. Weiß überzogen von ihren Kindern ist die Mutter. Da sind mehr und mehr. Seht doch, die Mutter. Die ganze Süße des Lebens hat sie auf ihrem Leib liegen. Marie, Madame, ich beneide Sie um diesen Mann. Ja, er ist eben Jean-Henri Fabre. Wie das Blut in meinen alten Adern kreist. Merkst du nicht, Marie, dass er sich lustig macht? Ach was, und wenn? Zum Fressen süß, diese kleinen verdammten Skorpione. Still! Still! Ich habe eben etwas entdeckt. Skorpione sind keine Lebendgebärenden. Das wird die Wissenschaft über sie revolutionieren. Kommen wir nun ins Lexikon? Ah, das ist nicht wichtig. Hier sehen wir den genauen wissenschaftlichen Ausdruck. Die Kleinen kommen nicht unmittelbar mit der bekannten Gestalt auf die Welt. Wie auch sollten die ausgebreiteten Scheren und der krumpelig gebogene Schwanz die engen Geburtswege passieren können. Hast du das gehört, Favier? Mein großer Mann. Über was er sich Gedanken macht? Er weiß mit allem Bescheid. Aber einen Krieg hat er noch nicht mitgemacht. Es sind tatsächlich Eier, Jerome. Das kleine Tierchen liegt zusammengefaltet wie in einem Reiskorn, schwimmt gemütlich in einer Flüssigkeit, wie du einst. Ich? Allein natürlich und nicht mit 20 Geschwistern. Jetzt ist es aber genug. Die zwei müssen auf andere Gedanken kommen. Bevor es noch schlimmer wird mit den Geburten. Ich lerne, Madame Fabre. Ich lerne. Und warum weinst du, alter Narr? Ich denke die ganze Zeit an meine Mutter. Und außerdem drehe ich die Zwiebel aus der Erde. Und wie vollzieht sich die Befreiung? Jesus, jetzt geht er in die Einzelheiten. Marie, nimm deinen Jungen weg von diesen Dingen. Warte, Mama, es wird gerade spannend. Mit der Spitze des Unterkiefers ergreift die Mutter behutsam die Membran, reißt sie ab und verschluckt das Häutchen. Ja, und? Ohne Blut und Wasser und ohne Geschrei. Und woher weißt du das, Favier? Ein alter Soldat kommt während des Krieges in so manche Hütte, wenn er hungrig ist und Wärme sucht. Psst, weiter. Das Ei, das zu Fisch und Reptil gehört und viel später auch zum Vogel und nahezu zur Gesamtheit der Insekten, also es war von unendlich feiner Beschaffenheit und ging dem Lebendgebären der höheren Tiere voraus. Auch der Mensch... Ja? Jerome, du gehst jetzt ins Haus. Einmal hat er ein paar Mädchen von der Befruchtung, wie sie bei den Schmetterlingen. Also fast hätten die Eltern uns die Polizei auf den Hals geschickt. Vater, mäßige dich. Ich wollte doch nur vom Fortschritt des Lebens erzählen. Da genügen die Eisenbahnen. Der Meinung bin ich auch. Komm, Favier, wir sollten uns ein wenig Käse auf den Teller legen. Ja. wollten ihn befördern, damals. Kurz nachdem er seine Arbeiten über die Knotenwespe in den Annalen der Naturwissenschaften veröffentlicht hatte. Ein Generalinspekteur, den man in Lehrerkreisen das Krokodil nannte, kam ihn besuchen. Haben Sie Vermögen, Fabre? Ich? Vermögen? Ich besitze nichts außer meinem bescheidenen Gehalt. Das ist ärgerlich, mein Freund, wirklich. Nun, so ist es eben. Sie haben den Geist des Beobachters, Forschungsdrang, eine lebendige Sprache und die Feder wiegt nicht schwer in Ihrer Hand. Sie hätten einen guten Universitätsprofessor abgegeben. Das ist mein Ziel. Geben Sie es auf, Fabre. Die Laufbahn verlangt Einkünfte, wenn Sie nicht im Elend des schwarzen Habits leben wollen. So erforschte er den Krab, den wichtigen Rohstoff der Färber. Da der Anbau der Färberröte in Misskredit geraten war, veröffentlichte er eine Studie über Fremdkörper, die betrügerischerweise dem Krabpulver und seinen Derivaten zugefügt werden. Ich habe das Alzarin, das reine Krabpulver, isoliert und erhielt 2 Patente. Hat er doch gedacht, jetzt kommt Geld ins Haus. Aber da erfand einer das künstliche Rot und aus war's mit dem Traum. Schläft der Junge, Marie? Naja, bestimmt. Nach diesem Tag der Aufklärung über die Lebendgeburt. Ich bin noch wach. Was für eine Familie. Das hätte sich damals meine Mutter nicht bieten lassen. Solche Unterhaltung. Noch dazu im Bett. Ist da jemand? Herr Glei schleicht neuerdings immer später durchs Haus. Naja, sie nimmt es schwer. Die Verhältnisse sind anders geworden und ich muss aufpassen, sonst gerät alles aus den Fugen. Madame Fabre. Ich will so gerne Lokomotivführer werden. Ach, hast du jemals etwas von Prokas, dem Albanerkönig, gehört? Hat er die Eisenbahn nach Albanien gebracht? Oder von Kinigiros, dem Mann mit den starken Kinnladen, der, nachdem er in der Schlacht beide Hände verloren hatte, sich noch eine persische Galeere schnappte und diese mit den Zähnen festhielt. Immer nur Eisenbahn, Eisenbahn. Das sind gute Nachtgeschichten. Eine Tandem-Lokomotive mit 4 Zylindern, wo jeder Zylinder 15 Kilogramm Dampfspannung pro Quadratzentimeter leistet. Nun schlaf doch, Jerome. Ja, der Phönizier Kadmos pflanzte Drachenzähne anstelle von Saubohnen in die Erde und erntete eine Armee von Haudegen, die sich, je weiter sie aus dem Boden herauswuchsen, alle gegenseitig umbrachten. Das waren gute Nachtgeschichten. Damals. Wenn du Lokomotiven fahren willst, Jerome, musst du sie kennenlernen. Du musst sie zeichnen können und bauen. Du musst alles wissen über Schienen und Signale und Wagen und Fahrpläne. Ja, aber ich habe doch umgesattelt auf Pflanzen und Kleintiere, weil ich den besten Vater auf der ganzen Welt bekommen habe. Dank dir, mein Sohn. Ich spreche und spreche und kam alles hervor, was in meinem Leben Wert hatte. Alles Familiengeschichten aus meinem anderen Leben. Und dabei habe ich ein neues Leben begonnen. Verzeiht mir, meine Lieben. Früher kam sie früh und ging abends zurück in ihre Hütte. Jetzt ist sie schuld an diesem neuen Leben. Hat sie ihm eigentlich einen Stein fürs Bett warm gemacht? Bestimmt hat sie es vergessen. Deine Mutter. Manchmal denke ich, wenn ich sie so sehe, sie ist wie ein kleiner Maikäfer, der, den sie Walker nennen, der auf den Kiefern wohnt. Sein Helmbusch aus gefiederten Fühlern, die eleganten Flügeldecken weiß marmoriert auf kastanienbraunem Grund. Das wirkte schon immer auf mich wie ein Sonnenstrahl, wenn es mir mal nicht gut ging. Ihr tut mir gut, meine Lieben, deine Mutter und du. Und morgen werden wir unsere Fantasie gebrauchen und klein werden wie ein Walker. Hörst du schon? Der Schlosser Benichou hat eine winzige Dampfmaschine mit Rädern gebaut. Sie fährt auf Schienen mit einem Wagen wie eine Lokomotive.